A2B. Am Fenster hätten wir Herrn Trabitz, 67-jähriger vitaler Patient, kam wegen Dyspnoe. Lungenembolie beidseits mit mäßiger Rechtsherzbelastung. Bei Aufnahme deutliche Didymeerhöhung. Anamnestisch eine TVT linksseitig vor 15 Jahren und eine Fettstoffwechselstörung, die mit Simvastatin 40 Milligramm eingestellt ist. Jetzt Thrombose im Bereich der Poplitea rechts und geringfügiges Unterschenkelödem. Auf der Intensivstation wurde die Antikoagulation mit Heparin begonnen und vorgestern Verlegung auf unsere Station. Thorax-CT ist gelaufen? Natürlich. Irgendein Hinweis auf eine Thrombophilie oder maligne Grunderkrankung? Bisher nicht. Und Frau Steffens, kennen Sie typische klinische Zeichen bei einer tiefen Beinvenenthrombose? Also das betroffene Bein ist geschwollen und schmerzt auch. Manchmal haben die Patienten ein Spannungsgefühl, zum Beispiel im Unterschenkel. Sehr gut. Und was machen wir jetzt? Umstellung auf Makuma läuft. Er soll ja heute noch in die Endoskopie, wegen der Magenbeschwerden. Okay. Dann schauen wir, ob da was bei herauskommt. Neben Herrn Trabitz liegt Herr Knoll. Den haben wir heute Nacht aufgenommen. Richtig. Dem ging es gar nicht gut. Herr Knoll ist ein 83-jähriger Patient. Vor einer Woche hatte er laut Pflegedienst eine Gastroenteritis. Seit gestern leichte Verwirrtheit und Tachykardie. Klinisch typische Zeichen der Dehydration, Oligurie, Elektrolyte im Normbereich bei erhöhtem Hämatokrit von 53%. Und, Frau Steffen, was hätten Sie vorgeschlagen? Infusionstherapie, aber nicht zu schnell ausgleichen. Richtig. Und, geht es ihm schon besser? Ja, Frequenz ist schon runtergegangen, aber er braucht noch etwas Zeit. Wir sollten vielleicht schauen, ob man ihn morgen auf die Geriatrie verlegen kann, oder? Ich werde mein Bestes tun.